Kundgabe 3229. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.08.1944. Widerstände vermehren die Willensstärke. Wer sich zur Mitarbeit am Reich Gottes bereit erklärt, dessen Tätigkeit wird stets gesegnet sein, selbst wenn er den Segen nicht offensichtlich spürt. Er muss zur Stärkung seines Willens zwar oft mit Widerständen kämpfen, jedoch alle diese Widerstände tragen dazu bei, dass der Mensch dann desto emsiger arbeitet, dass ihm die geistige Tätigkeit stets wichtiger wird und er jede Zeit nützet, um Gott zu dienen. Gott aber weiß, warum er Prüfungen sendet über ihn. Er kann keine lauen und trägen Arbeiter brauchen in seinem Weinberg. Denn diese werden keinen Erfolg haben bei den Menschen, an denen sie ihre geistige Arbeit ausüben sollen. Es fordert das Reich Gottes kämpferische Streiter, die nur mit solchen Waffen kämpfen, die mit dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe sich vertragen. Sie müssen kämpfen mit dem Schwert ihres Mundes. Sie müssen lehren, ermahnen, warnen und Irrtum und Lüge richtigstellen. Sie müssen selbst über ein Wissen verfügen, um dieses Wissen weiterzuleiten. Und diese Kampfesweise erfordert Ausdauer und Willensstärke. Es ist ein geistiger Kampf, der immer wieder die Hingabe an Gott bedingt, und keine Lauheit und Trägheit duldet. Denn noch bewegt er sich in ruhigen Bahnen. Jedoch sehr bald werden die Kämpfer Gottes sich beweisen müssen, wie weit ihr Wille gefestigt ist und ob sie ihre Waffen recht gebrauchen. Die Widerstände werden zwar immer größer werden, doch wer einmal als Streiter Gottes sich ihm angeboten hat, der wird nicht abfallen von ihm, aber die Kraftzufuhr in verschiedener Stärke benötigen. Und darum soll er zuvor schon sich üben in ständigem Kampf mit Widerständen. Immer wird er zu spüren bekommen, dass der Gegner Gottes sein Streben unterbinden will. Und immer größer werden die Schwierigkeiten sein, mit denen der Gott dienen wollende zu kämpfen hat. Und doch darf sein Wille nicht daran zerschellen. Er muss stärker sein als die Widerstände. Und Gott segnet auch einen solchen Willen. Dass von Gott aus es zugelassen wird, hat seine Begründung darin, dass der Mensch gestärkt werden muss gegen noch härtere Angriffe von Seiten der Welt, die ohne Heimlichkeit ihn hindern wollen wird an jeglicher geistigen Arbeit. Denn es kämpft der Gegner Gottes mit allen Waffen in der letzten Zeit und er scheut vor nichts zurück. Doch Gott wird auch in dieser schweren Kampfzeit nicht verborgen bleiben. Er wird Kraft austeilen, wo solche benötigt wird. Er wird lehren und die Menschen befähigen zur Arbeit in seinem Weinberg. Er wird Kraft und Macht spenden im Kampf gegen den Feind der Seelen. Doch er benötigt dazu nur den Willen des Menschen. Und um diesen zur höchsten Stärke zu bilden, lässt er Widerwärtigkeiten über den Menschen kommen. Denn diese erhöhen seine Widerstandskraft. Amen.